Ü11. Fernanda und Bernd sind verheiratet. Sie haben ein Kind, Lisa. Bernd arbeitet bei Siemens in München. Er muss früh aufstehen. Um 9 Uhr frühstückt er in der Firma. Kaffee und ein Brötchen mit Wurst. Um 12 Uhr isst er in der Kantine mit Kollegen zu Mittag. Er isst Fleisch und Gemüse. Fernanda steht um 6:30 Uhr auf. Sie frühstückt mit Lisa. Brot mit Marmelade. Dazu trinken sie Tee und Milch. Dann geht Fernanda arbeiten und Lisa in die Schule. Mittags macht Fernanda für ihre Tochter oft Pizza oder Spaghetti. Abends essen alle zusammen, meistens Brot mit Käse und Salat. Am Sonntag macht Bernd ein großes Frühstück. Sie essen ein Ei und Brötchen mit Wurst, Käse und Marmelade. Manchmal essen sie auch Bratwurst mit Kartoffeln.